Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Ja, dann auch formell herzlich willkommen zur Schatzmeister- und LAVO-Sprechstunde heute. Wie ich gesehen habe, seid ihr recht zahlreich vertreten. Ich wollte einmal ein kurzes Update geben zum Thema Rechenschaftsbericht, der ja an den Wirtschaftsprüfer übergeben wurde. Die letzten Fragen werden jetzt bis Ende dieser Woche beantwortet und Belege zur Prüfung reingereicht, stichprobenartig. Zur Klage zum Länderfinanzausgleich, da gibt es noch kein Urteil, da gibt es noch nichts Neues. Und ja, ansonsten sind wir fleißig damit beschäftigt, alles aufzuarbeiten, aufzubuchen. Ich hatte ja ein Budget für eine Buchhalterin, ich weiß nicht, ob das alle mitbekommen haben. Diese externe Kraft, die ich mir ausgesucht habe, ist überraschenderweise schwer krank geworden, weggefallen. Und darum haben wir uns entschieden, das an die Buchhalterin vom Bund zu übergeben, die uns da unterstützt. Ja, das erstmal dazu. Und dann rechnen wir das halt mit dem Bund ab. Was heißt abrechnen mit dem Bund? Naja, der Bund hat ja eine bezahlte Buchhalterin. Und ich habe ja ein Budget für eine bezahlte Buchhalterin, die mir das den Rückstand aufbucht, alle Eingangsrechnungen. Und das werden wir natürlich dann auch dem Bund, oder der Bund wird uns das in Rechnung stellen. Ja. Dann zu dem anderen wollte ich auch nochmal eine Frage stellen. Moment, wir gehen der Reihe nach vor. Wir hatten, glaube ich, als erstes eine Frage von Werner Münde. Mhm. Der fragt, wer bucht am besten unsere KVs für 2013? Das ist ja ganz nett, dass die entsprechende Person aus dem Bund jetzt heute hier ist. Also ich wollte nur mal fragen, weil also macht NRW das jetzt oder... Macht das Schatzmeisterteam NRW das oder sollen wir die auch ebenfalls den Bund in Anspruch nehmen? Das scheint ja dann wohl so zu sein. Also für den Rechenschaftsbericht 2012 hat das Schatzmeisterteam das gemacht, zu großen Teilen ich, mit fleißigen Helfern. Wir sind natürlich über jegliche Art von Unterstützung dankbar und wenn sich der KV da entscheidet, Buchhaltung an den Bund zu geben, dann sind wir da nicht böse. Das müssen wir dann natürlich selbst bezahlen, sehe ich das richtig? Richtig, bisher hat das ja auch immer alles der Landesverband übernommen, auch die Kosten, die für den Wirtschaftsprüfer angefallen sind. Da müssen wir uns in der Zukunft auch mal ein paar Gedanken zumachen, werden wir auch. Und Anfang nächsten Jahres wird dann auch mal ein Schatzmeistertreffen für die Untergliederung stattfinden. Genauen Termin haben wir da aber noch nicht. Und da können wir auch solche Dinge detailliert besprechen. Gut, also ihr würdet das theoretisch aber machen. Also wir haben es ja in diesem Jahr für 2012 gemacht. Es ist die Frage, ich glaube nicht, dass sich das nochmal so bewerkstelligen lässt, weil das war, ohne zu übertreiben, eine Monsteraktion. Ja, ja. Also den Landesverband zu buchen, die KVs zu buchen, die ganzen Abstimmungen, das ist albtraumartig, das ist mehr als ein Volltime-Job für eine Person, so ein Rechenschaftsbericht mit all diesen Untergliederungen und da müssen wir uns einfach was vereinfachen lassen. Sollte der Landesverband das übernehmen, muss man auch sehen, ob man da sich Unterstützung holt von bezahlten Kräften für die Zeit, weil das ist im Ehrenamt ist das Irrsinn und ich weiß, dass ich das im nächsten Jahr so nicht mehr leisten kann. Also ja, ich brauche halt nur ein paar Argumente, weil ich meine, wenn ich das meinem Restvorstand in Münster erklären muss, hilft. Also nicht, wenn wir dafür was bezahlen müssen, brauche ich natürlich ein paar Argumente in die Richtung. Also das wird wahrscheinlich einfach nicht gehen. Richtig, also es ist von der Manpower her nicht mehr machbar. Gut, also für die Buchung, also dass jemand meine Sachen in Sage hackt, dafür wende ich mich dann an den Bund. Richtig, wir haben aber auch, habe ich gesehen, die Buchhalterin vom Bund gerade da. Wenn du möchtest, Larian, darfst du dazu auch was sagen? Gerne. Also grundsätzlich ist es so, dass jede Gliederung für ihre eigenen Buchungen verantwortlich ist. Aber ihr könnt die Buchung, ihr könnt den Bund beauftragen, das für euch zu machen, stellt dann die Belege zur Verfügung und das geht für einen relativ kleinen Stundenpreis. Wir haben uns angedacht 25 Euro pro Stunde und das wird Viertelstunden genau abgerechnet. Und die ersten 5 Stunden sind frei für Rückfragen etc. Die ersten 5 sind umsonst, ja, dann, also ich meine, wir haben ungefähr, sagen wir mal, maximal 3 Kontobewegungen pro Monat oder 4 vielleicht, wenn es hochkommt. Ja, das hört sich doch schon gut an. Also da kommen wir, kannst du damit rechnen, dass so die ersten 3 Monate kostenlos sind. Also würdest du dann empfehlen, ich meine, ich habe das gelesen, die monatliche oder vierteljährliche oder jährliche Einbuchung. Genau, am besten ist es monatsgenau. Und wenn ihr dann nur 3 oder 4 Buchungen habt, dann habe ich das in einer Viertelstunde erledigt, inklusive Vorkontieren und etc. Vorausgesetzt natürlich, die Belege sind in Ordnung. Müsste ich dir die Belege dann schicken? Ja, und zwar kannst du die entweder mit der Post nach Berlin schicken oder du scannst sie ein und schickst sie an das entsprechende Mailfach, was dann für euch eingerichtet wird. Aha. Jetzt aber für 2013 wäre das natürlich alles sozusagen rückwirkend. Müsste ich euch dann quasi auf einmal schicken. Ja. Gut. Eigentlich fangen wir am 01.01.2014 an, aber ich glaube, es hat niemand was dagegen, wenn wir 2013 auch schon mitbuchen. Kommt dann halt mit auf die Rechnung. Naja. Ja, wenn Steffi meint, dass der Landesverband das nicht hinkriegt, dann muss das ja irgendwie, oder ich habe keinen Zugriff auf Sage. Wer sollte es sonst machen? Ja, es ist ein. Der Schatzmeister sollte Zugriff über einen B-Sager bekommen, eigentlich. Ja, das sind Sachen, die gibt es ja in NRW. Sind bis dato noch nicht gemacht worden. Weil wir das alles noch nicht getestet haben, weil uns da einfach die Zeit zugefehlt hat. Nichtsdestotrotz sind diese Zugänge für den B-Sager auch für die KV-Schatzmeister angedacht, aber es sind auch Dinge, die ich zum nächsten Treffen dann mit den Schatzmeistern besprechen wollte. Darf ich hier einhaken oder muss ich warten, muss ich extra dran sein? Ja, ich würde jetzt ganz gerne auf die nächste Frage kommen, damit wir der Reihe nach durchgehen können. Muss ich also eine eigene Frage stellen? Ist es jetzt noch zum Thema jetzt direkt was oder was ganz anderes? Es ist mehr so überleitend. Also ich stelle eine eigene Frage. Mach das. Super, finde ich gut. Ja, und zur nächsten Frage von Werner Münde noch, ob es eine gedruckte Form des Rechenschaftsberichts von 2012 gibt. Von den KVs, ja, die gibt's. Die werde ich alle ausdrucken und an die KVs schicken mit der freundlichen Bitte um Unterschrift des ersten Vorsitzenden und der Schatzmeister. Dazu brauchen wir die Postadressen, die sammeln wir momentan noch ein, weil wir das nicht an Postfächer oder ungern an Postfächer verschicken. Ja, also bei uns hat sich da nichts geändert in den letzten zig Jahren. Also wenn du magst, schick einfach eine E-Mail an schatzmeister@, dann können wir das in die Liste eintragen, deine Postadresse, und dann haben wir die schon mal archiviert. Okay. Super, vielen Dank. Stopp, das müssen genug sein, ne? Also eine für den LV, eine für den Bund, eine für uns und eine fürs Finanzamt. Genau. Also 4 Stück. Genau, so war es geplant. Gut. Aber nett nochmal den Hinweis, danke. Letztes Jahr haben wir eine zu wenig gekriegt, aber das hat Zwanhild ja alles gemacht. Genau, da war ich unschuldig. Genau. Wobei ich in diesem Jahr sehr zu schätzen wusste, was sie im letzten Jahr getan hat. So, jetzt kommen wir auf die nächste Frage von MacGyver. Der sagt, es wäre nett, wenn alle vom Vorstand beschlossenen Budgetanträge sowie die späteren tatsächlichen Buchungen und auch die Einnahmen auf die VKV-Konten den jeweiligen Büropiraten mittels RT mit Betrag und RT-Nummer mitgeteilt werden. So können die Büropiraten selber eine Art Kassenbuch führen, da das Verwaltungsportal ziemlich nichtssagend ist. Das Ganze natürlich erst ab dem Budget 2014 und die vorherigen Jahre nur der Endbetrag, wenn der Rechnungsschluss für das jeweilige Jahr fertig ist. Das ist eine super Anregung. Wenn es euch nicht so viel Arbeit macht, wäre es nett. Also grundsätzlich sieht es so aus, wir arbeiten derzeit an einer Aufstellung im Wiki. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, für 2012 gibt es die. Ich suche mal parallel den Link raus oder vielleicht hat den auch gerade jemand anders von meinem Team zur Hand. Und zwar haben wir da schon mal eine Aufstellung für 2012 für die, Moment, das geht nicht, parallel reden und die Taste drücken hier und suchen, Moment. So, der Link ist gekommen, gefunden, kommt jetzt gleich. Da haben wir schon mal die Ausstattung der Kreise für 2012. Ich poste das jetzt mal hier so mitten rein unter die Frage. Wo sind wir denn da? Ach, da war jemand schneller. Warum sagt dann keiner was? Verflixt. Okay, der Link ist schon da und da ist halt 2012 schon drin. Der wird jetzt respektive 2013 noch folgen und dann natürlich fortlaufend für noch mehr Details, möchte ich die Büropiraten in der Tat dann bitten, einfach mal eine Anfrage zu stellen. Dann werden wir da auch per PGP dann die Sachen auch rausschicken können, sodass das genauer ist. Der Gero sagt, er sieht keinen Link. Ich sehe in Zeile 55 einen. In Zeile 55 sehe ich einen. Ja, okay, das ist die letzte Frage oben. Ah, verstehe. Aber es ist der gleiche Link. Ich kopiere das dann mal dazu als Antwort. Super, danke. So. Ich hoffe, damit habe ich deine Frage erstmal beantwortet. Da sind aber jetzt nur die Einnahmen dann drin, ne? Nee, da sind dann auch die ja, da stehen tatsächlich nur der Kontostand. Also Einnahmen und Ausgaben für den VKV. Und mehrere Details folgen dann. Okay, super, danke. So, wir müssen uns heute wirklich beeilen, weil meinem Kleinen geht es gar nicht gut. Er knatscht gerade schon wieder rum. Und ja. Ich hoffe auf euer Verständnis. So. Jetzt nehmen wir die Frage von Mainman. Ich verstehe die Reihenfolge nicht. Also es war jetzt MacGyver dran, jetzt kommt Mainman und danach kommt die Vika. Okay. Er fragt, im Oktober 2012 wurde ein Projekt 53 einstimmig beschlossen. Einige Kreise warten bis heute noch auf das Equipment. Wie ist dort der aktuelle Stand? Ja, das ist in der Tat eine Frage, die Carsten da beantworten sollte. Da kann ich an der Stelle nichts zu sagen. Entweder nochmal in der einen Antrag an den Vorstand stellen oder hoffen, dass in einer der nächsten LAFO-Sprechstunde Carsten dann dabei ist. In der letzten, ja? Abend erstmal. Die Frage ist ja nur, ist das denn, ich meine, das ist ja schon länger her, ist das schon gebucht worden, ist da schon mal was bezahlt worden, ist es überhaupt schon mal in der Buchführung abgewickelt worden, sodass man davon ausgehen kann, dass die Sachen angeschafft worden und weil sie hier irgendwo noch im Lager sind und man, oder ist es eventuell das noch nicht mal geschehen, das ist halt eigentlich die eigentliche Frage. Also Projekt 53, das waren, glaube ich, irgendwelche Infostandausrüstungen, ist das richtig? Genau, das war Pavillon, das waren Klemmbretter, das waren Multifunktionstische und das war die Bedruckung für die Pavillons. Die ja, ist alles rausgegangen. Also ist alles, ja okay, das, dann war es das. Das ist meine Frage vollständig beantwortet. Danke. Ah, super, gut. Aber eine Frage habe ich noch. Wir haben ja wegen LAFO-Sprechstunde, ist die jetzt morgen? Weil da stand, meine ich, so im letzten Protokoll drin. Ja, wir hatten aber dann entschieden, dass wir das heute zusammen machen. Schatzmeister LAFO-Sprechstunde. Weil wir einmal das ja ziemlich unpraktisch ist, also heute eine und morgen eine, da die Schatzmeisterei ja auch irgendwie in den Vorstand gehört. Und tatsächlich hat der Landesvorstand aber morgen auch noch einige wichtige Termine. Insofern ist das ganz praktisch, das heute gemeinsam zu machen. Fein, dann kommen wir jetzt auf Vikas Frage, die bittet um genaue Auskünfte zum getätigten Länderfinanzausgleich. Ja, mich interessiert, was hier so alles abgelaufen ist. Ich habe dich angesprochen auf dem BBT und ja. Bin ganz schockiert, dass ich da falsch informiert wurde. Ich habe ja zugehört. Ich hätte es also mal wirklich selber gehört. Also an der Stelle möchte ich auf, ich weiß nicht, was du daraus gemacht hast. Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Weil wir haben das auch in etlichen Protokollen und Sitzungen und Sprechstunden auch schon x-mal besprochen. Darum fasse ich das jetzt an der Stelle nochmal ganz kurz zusammen, was ich dir auch auf dem BPT versucht habe zu erklären. Es gab einen Antrag seinerzeit von Swanhild, die einen Betrag X vom Landesverband NRW beantragt hat. Der Landesvorstand hat seinerzeit abgelehnt, das selber zu entscheiden und hat das an den LPT verwiesen. Daraufhin wurde ein Satzungsänderungsantrag formuliert von mir und dieser Antrag von Swanhild ebenfalls als Satzungsänderungsantrag übernommen. Auf dem LPT im letzten April wurde sich dann für meinen Satzungsänderungsantrag entschieden, woraufhin dann eine Auszahlung an die anderen Bundesländer stattgefunden hat. Ja, auf dem BPT wurde was anderes beschlossen und du hast danach dann erst bezahlt. Das stimmt, oder? Auf dem BBT, der im Mai stattgefunden hat, wurde in der Bundessatzung ein Satzungsänderungsantrag beschlossen. Und ich habe tatsächlich, glaube ich, erst im Juni bezahlt, was aber nichts mit dem Satzungsänderungsantrag vom BBT zu tun hatte an der Stelle. Danach hätten wir aber weniger bezahlen müssen. Du hast aber das bezahlt, was wir angenommen hatten. Nein, danach hätten wir nicht weniger bezahlen müssen. Korrekterweise hätten wir danach mehr bezahlen müssen. Richtig. Wo ist denn das Problem? Weil im Mumble, wo ich war, wurde das ganz anders diskutiert. Wo ist das Problem jetzt? Ich weiß nicht, was... Ich würde allen raten, bei dem Prozedere jetzt hier nicht zu sehr ins Detail zu gehen. Das Landesschiedsgericht wird sich mit dem Fall noch beschäftigen. Und die Aussagen, die hier stehen, das ist einseitig. Also. Ja, korrekt. Ich würde es an der Stelle auch ganz gerne ruhen lassen und ja. Sobald eine Entscheidung des Landesschiedsgerichts da ist, können wir da nochmal ins Detail gehen. Genau. Und dann sollten wir da wirklich nochmal sprechen und erstmal warten, was das Schiedsgericht sagt. Genau. So. Dann haben wir eine Frage, auch von Vika, ist das richtig? Mahngebühren für eingereichte Rechnung, aber nicht bezahlt aus August, unser Budget? Genau. Und zwar, ich bin jetzt seit neuestem Finanzpirat und ich habe jetzt eine Mahnung bekommen von einem anderen Piraten, der Standgeld, das waren 12,50 Euro, die im August eingereicht worden ist, da sind jetzt mittlerweile 37 Euro draus geworden, es kam immer wieder Mahngebühren, das wurde nicht bezahlt, es wurde eingereicht, ich habe jetzt hier die E-Mails da, es wurde also bei euch eingereicht, aber nicht bezahlt, das 12 Euro wurden 37 Euro. Ich nehme an, das geht alles von unserem Budget ab und unabhängig davon gehe ich davon aus, dass das Geld der Piraten uns allen gehört, also dass es unser Geld ist, das dann irgendwie verschleudert wird. Stopp. Wäre es nicht besser, wenn wir einfach ein KMV bilden, gründen würden und selber ein bisschen mehr Einfluss hätten, wenn es nicht klappt? Nicht klappen würde ich an der Stelle nicht sagen, es ist einfach zu wenig Zeit da. Im Moment ist nur eine Person da, die die Rechnung bezahlt und das bin ich. Und da fehlt einfach die Zeit für. Und ich muss jetzt gerade noch mal kurz unterbrechen, weil mein Baby schreit sich gerade die Seele aus dem Hals. Ich bitte um 10 Minuten Unterbrechung. Sorry. Ja. Gut, dann unterbreche ich dafür jetzt auch die Aufzeichnung. Es ändert sich insofern, dass wir jetzt schon mal den ersten Schritt gegangen sind, ein großes Team gebildet haben, was mich unterstützt. Es ändert sich das nächste, dass wir jetzt alle alten Rechnungen aus 2013 an die Bundesbuchhaltung abgeben, die dafür gegen Entgelt die Rechnung verbucht. Und es ändert sich insofern, dass zukünftig der Prozess so gestaltet ist, dass Rechnungen, die reinkommen, eine gewisse Frist bekommen zur Bearbeitung durch mich und mein Team. Sollten wir das mit unseren Ehrenamtsstunden nicht gewährleisten können, werden wir die Rechnung weiterreichen an die Bundesbuchhaltung, die das dann wieder für uns erledigt, sodass wir zukünftig diese Dinge fristgerecht erledigen können. Okay, gut. Und das hier jetzt, aus diesen 12 Euro wurden 37 Euro und wer trägt diese ganze Mahnung? Ist das jetzt unser Budget? Nein, die Mahngebühren sind in der Regel immer auf Landesbudget gelaufen und das werde ich auch für die Zukunft so halten. Okay, danke. Und wenn man eine Buchhalterin bezahlen würde, könnte man sich Mahngebühren sparen. Da muss man dann überlegen. Ich glaube, mit den Mahngebühren waren wir bisher noch günstiger. Wie läuft das genau, wenn man eine Rechnung vorstreckt? Also wenn es mal wirklich was Kurzfristiges sein soll und man einfach Zeitdruck rausnehmen will, indem man erstmal selber in Vorkasse geht. Wie magst du deine Frage auch ins Pad eintragen? Dann können wir der Reihe nach weitermachen. Entschuldige bitte. Kein Problem. Der Bertram ist dran. Rechnung in Aachen ist beim LAFO, ich glaube, das haben wir entschieden, wird auch jetzt bezahlt. Ja, okay, das reicht mir schon, danke. Gerne. So, jetzt habe ich keine Frage mehr hier stehen. Jetzt würde ich einfach sagen, kannst du die einfach nochmal kurz stellen. Und dann schicke ich dir auch den Link zum Pad. Ja, ich habe gerade auch links da schon einen Link gekriegt, Auto-Bestellung. Nee, das war einfach so, wie der vernünftige Prozess ist, wenn ich eine Rechnung vorstrecken will. Wenn es mal irgendwas Kurzfristiges und zur Sicherstellung Bezahlung, beziehungsweise damit es nach außen nicht ganz doof aussieht, kann man, ich sag mal, wenn die Möglichkeit besteht, in Vorleistung zu treten, wie ich das dann vernünftig abwickle, ohne dann irgendeinen Orga-Fu zu machen. Also der Gero hat gerade nochmal den Link gepostet, da steht alles bereits drin, auch mit Vorkasse etc. Dann ziehe ich zurück und fertig aus. Dankeschön. Gerne. Sind noch Fragen an die Schatzmeisterei oder an den LAFU? Dann bitte ins Pad eintragen. Naja, ich habe mal grundsätzlich eine Frage an den LAFU. Trägst du die ins Pad ein oder wie wollen wir? Nee, ja. Sehe ich nicht ein, dass ich die ins Pad eintrage. Weil ich habe heute Morgen einen Anruf vom Paki gekriegt, der mich verwundert hat. Und vor allen Dingen habe ich gerade mit Verwunderung festgestellt, dass in eurem letzten Protokoll steht, dass am 5.12. um 20.30 Uhr meine Sache besprochen werden soll. Jetzt wird die kurzfristig geändert, in diese Sprechstunde verlegt. Ich kann diese Eierei nicht nachvollziehen. Ihr wisst genau, dass ich ein Ehrenwort vom Jens Ballerstedt habe, der mir gesagt hat, dass er so und so abläuft. Was soll das hier? Ich kann das, was bezweckt ihr damit? Kannst du mir da was zu sagen? Ja. Der Patti wollte heute auch hier sein. Also Hartmut, ich kann dir da Folgendes zu sagen. Ich habe mit Jens darüber gesprochen. Wir hatten von vornherein gesagt, dass es an diesem Mittwoch stattfindet. Es tut mir leid, dass das nicht entsprechend kommuniziert wurde. Mehr kann ich da an der Stelle nicht zu sagen. Wenn du die Mailingliste. Entschuldigung, es wurde gestern über die Mailingliste geschickt. Und wir sind alle auch nur Ehrenamtler. Wir haben morgen wichtige Termine und wenn man es in einer Sitzung zusammen machen kann, Entschuldigung, wo ist das Problem? Es ist schwierig für ein Anliegen. Also wie gesagt, hier ist ja Platz für Gespräche und wenn du irgendwie, ich weiß, dass irgendwelche Gerüchte im Raum stehen, die ich nicht ganz nachvollziehen kann, aber wenn du dazu Fragen hast, dann stell die doch hier. Es ist doch genau dafür hier, sind wir doch hier. Also verstehe ich nicht ganz, wirklich nicht. Ja, du brauchst es nicht verstehen, weil ich verstehe eure Rumeierei nicht. Ja, dann stell doch mal deine Frage. Entweder halte ich mich an ein Wort oder nicht. Ich bin auf diesen Abend überhaupt nicht vorbereitet. Durch Zufall bin ich darauf aufmerksam gemacht worden. Und ich sehe da möglicherweise ein ganz anderes Verhalten hinter, aber das müssen wir hier nicht kommunizieren. Ich werde dann gegebenenfalls darauf zurückkommen und das Ganze über die NRW-Mailingliste nochmal schicken. Vielleicht haben dann mehr Piraten die Möglichkeit, an der Veranstaltung teilzunehmen. Aber ich lasse mich hier nicht einfach überfahren und immer wieder den gleichen Hinweis auf eure Ehrenamtlichkeit. So ein Amt ist damit verbunden. Ihr müsst mit Kritik leben und auch mit anderen Konsequenzen und ihr müsst nicht immer wieder darauf verweisen. Und mir muss keiner vorhalten, was mit so einem Amt verbunden wird. Ich war selbst 20 Jahre ehrenamtlich Vorsitzender von irgendeinem Verein und diese Verhaltensweise, die ihr an den Tag legt, die ruft bei mir nur Kopfschütteln hervor. Entschuldigung. Also schließe ich jetzt aus deiner Antwort, dass du keine Frage heute mehr stellen möchtest, Hartmut. Nee, ich werde die dann an den Vorstand nochmal per Mail schicken, in der Hoffnung, dass das irgendwann mal so eingehalten wird, wie man mir das zugesagt hat. Gut. Haben wir denn noch weitere Fragen? Und ich muss an der Stelle sagen, dass ich das sehr bedauere, dass die Gelegenheit gerade nicht nutzt. Also ich habe noch zu meinem Vorfall wegen den Mahnungen habe ich eine Frage. Ich habe hier E-Mails bekommen als Anhänge, die das lief erst über unser Piratenbüro, dann soll ich jetzt den ganzen E-Mail-Verkehr soll ich jetzt wegschicken oder? Nein, wir brauchen nur die Dokumente. Also nur die Mahnung und die richtige Ticketnummer. Genau. Okay. Einen wunderschönen guten Abend. Der Daniel. Jetzt haben wir doch fast eine Vorstandssprechstunde komplett. Und keine Fragen mehr im Pad. Also ich finde... Bitte? Es wird gerade eine getippt in Zeile 72. Ja, kann ich in der Zwischenzeit vielleicht nochmal dazu sagen. Also ich finde es sehr bedenklich an der Stelle oder komisch, seltsam, wie dem auch sei, wenn jemand so motzt. Ich habe da nur Stichpunkte vom Jens gehört. Ich weiß im Detail selber noch nicht mal genau, worum es geht. Über zurückgezogene Misstrauensvoten und jetzt hat man die Gelegenheit, mal Fragen zu stellen und sagt einfach nichts. Naja, kann ich kurz was zu sagen? Also ich bin da nicht involviert, ich weiß auch nur grob, worum es gehen soll, aber genauso wie du gerade gesagt hast, dass du auch vom Jens nur bruchstückhaft was weißt, weiß ich auch nur bruchstückhaft und bin da einfach nur an Aufklärung interessiert. Jetzt ist es aber so, dass eben dieser Jens, der halt mehr weiß, nicht hier ist, dass dieser Jens, der halt auch sein Ehrenwort, wie Hartmut das gesagt hat, gegeben hat, dass in einer Vorstandssprechstunde, wo entsprechende Personen da sein sollen, das Ganze aufgeklärt wird. Es ist laut Protokoll nun mal der 5. Dezember anberaumt und das ist nun mal morgen. Dann schreibt er gestern Abend kurz eine Mail über die NRW-Info, dass das jetzt morgen stattfinden soll, was halt einfach ja meiner Meinung nach geht. Ich glaube, es gibt viele Leute, die NRW-Info oder die NRW-Liste nicht lesen, die dementsprechend, wahrscheinlich werden wir morgen um 20.30 Uhr hier in der Vorstandssitzung verschiedene Leute sitzen haben, die fest davon ausgegangen sind, dass diese Sprechstunde oder diese Aufklärung, die da halt oder die Fragen, die da habt, da stellen möchte, morgen Abend besprochen werden, so, und jetzt wird das eigentlich einfach vorverlegt. an sich, okay, Hartmut ist hier, aber Herr Jens ist halt auch nicht da und das ist halt, ja, Wirrwarr, das funktioniert nicht. Wenn ich im Vorstand also, der Jens ist ja nicht zwingend erforderlich, um diese Fragen zu klären an der Stelle. Es sind genug andere Leute da, die die Fragen beantworten können, wenn man die dann stellen möchte und die Antworten wissen möchte. Dieses Versehen bezüglich des Termins bedauere ich an der Stelle. Für mich war immer klar, dass es an dem Mittwoch ist, weil ich zu einem anderen Zeitpunkt eben nicht konnte. Aber ja, warum man dann die Gelegenheit nicht nutzt, ist mir trotzdem schleierhaft. Aber wenn wir alle nur Bruchstücke haben und keine genauen Details, lassen wir das doch einfach dann, bis irgendwann mal der Hartmut seine Fragen vielleicht stellen möchte. Wann die überwiesenen Mitgliedsbeiträge für 2014 im Verwaltungsportal erscheinen, kann ich an der Stelle leider nicht sagen, weil dafür ist die Verwaltung verantwortlich. Wir haben bis einschließlich November alles im Sage verbucht. Ja, aber irgendwie muss ich doch mal eine Rückmeldung kriegen, dass das auch angegangen ist, oder? Ja, die Rückmeldung gibt es ja in der Regel bei uns. Also wenn es überwiesen hast, ist es auch eingegangen. Es wird dann halt verbucht in Sage. Wir schreiben jetzt nicht noch alle Mitglieder an, um denen zu sagen, dass wir die Mitgliedsbeiträge verbucht haben. Da fehlt dann leider die Zeit. Ich kann das verstehen, dass du das gern im Verwaltungsportal sehen möchtest. Da habe ich aber leider wirklich gar keinen Einfluss drauf. Und du kannst davon ausgehen, wenn du das richtige Konto überwiesen hast, dass da keine Probleme sind, das zuzuordnen. Wenn die Mitgliedsnummer und der Name da drin stehen, dann ist das auch alles ordentlich verbucht. Ja, das ist okay. Das Verwaltungsportal, das wäre ja dann meine Rückmeldung. Ich möchte da keine E-Mail oder sowas haben. Ja, ich verstehe, was du meinst. Entschuldigung, das kann ich wahrscheinlich schon beantworten. Die Mitgliedsbeiträge für 2014... Larian, nein, das kannst du noch nicht beantworten, weil es wird ja von unserem Verwaltungsportal gesprochen. Vom NRW-Verwaltungsportal. Ah, okay. Aber die technische Seite meinte ich. Nee. Das Konto des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen. Ja, und auch die technische Seite. Also es ist ja bei uns, werden die Zahlungen über das Verwaltungsportal zugeordnet. Das macht dann die Verwaltung. Und ich ziehe das dann aus dem Verwaltungsportal in Sage rein. So ist das in den meisten Fällen. Und bei manchen Dingen wird es halt schon vorher gemacht, dass das ins Verwaltungsportal reingeht, noch nicht alle Zahlungen zugeordnet sind und dann mache ich dann im Sage halt weiter, damit wir da zügig alle Mitgliedsbeiträge zugeordnet haben. Es geht, mir geht es ja nur um diesen frühen Parteitag im Januar. Klar, da geht es ja ganz vielen drum und uns natürlich auch. Sicherheitshalber natürlich immer den Kontoauszug dabei haben, aber ja, wir geben unser Bestes, dass wir bis dahin alles verbucht haben. Und wenn du, nee, das geht jetzt gerade nicht, ich komme nicht rein. Nee, sorry. Tja, hat jemand noch Fragen? In Zeile 76 könnte man sich jetzt eintragen. Nicht? Na, ihr nehmt das sehr ernst, dass ich gesagt habe, dass ich heute nicht viel Zeit habe. Das finde ich sehr nett. Ist doch gutes Timing, meine Lasagne ist auch gerade fertig. Mit Pferd? Nein, nicht Pferd. Vegetarisch natürlich, ne, Expect? Ach, ich habe den Typen mitgenommen, der auf dem BPT die Versammlungsleitung am Sonntagabend abwählen wollte. Den habe ich in die Lasagne getan. Ah, oh, der war, glaube ich, Veganer insofern. Sollen wir uns dann noch ein Datum für die nächste Sitzung ausdenken? Ja, ein Datum für die nächste Sitzung. Heute haben wir den 4. Dezember. Also dann würde ich sagen... Das könnte sinnvoll sein, nächste Woche eine zu machen. Nächste Woche haben wir Vorstandssitzung. Naja, aber nicht. Ja, okay, stimmt. Dann können wir das da abfrühstücken irgendwie. Wie wäre es in 2 Wochen? Wäre vielleicht nicht verkehrt. Also das Schiedsgerichtsurteil wird binnen der nächsten 2 Wochen kommen. Dann könnte man da nochmal drüber reden. Ja, ich hatte ja auch fast gehofft, dass wir das in der LAFO-Sitzung nächste Woche dann schon durchhaben. Aber ja, können wir mal festhalten. Nehmen wir mal den 18. 20.30 Uhr. Also nächste Schatzmeister-Sprechstunde ist am 18.12. um 20.30 Uhr. Sind wir dann damit durch? Wenn jetzt in den nächsten 3 Sekunden keiner mehr Fragen hat, Bei unglaublichen 29 Besuchern möchte uns keiner mehr was fragen. 1, 2, 3, letzte Chance vorbei. Zack. Deckel drauf. Gero, willst du das Protokoll in das Wiki? Dann danke ich euch herzlichst für die zahlreiche Teilnahme. Mal ein großes Danke an den Gero fürs Protokoll schreiben. Ja, das macht er immer großartig, der Gero. Jupp. Und danke auch fürs Aufnehmen und ins Wiki setzen und so. Ja, war heute einfacher als die letzten Male. Ich beende dann jetzt die Aufnahme. Der Krähennest-Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren.